angestellt? Ein paar Acid-Pillen in ihren Kaffee getan. Du hast Mrs. Spencer in einen Zombie verwandelt? Sie sieht nur Farben und so. Sie frisst kein Menschenfleisch. Bestäubte Tüte raucht, wird man so high, wie es nur irgendwie geht. Bestäubte Tüte. Thank you.